Lampen fallen, Kinder glühen, verglühen in der Sonne der atomaren Bombe. Alles brennt, alles gleich, überall verbranntes Fleisch. Und zu guter Letzt stolpert man noch über Leichenteile. Abgetrennte Köpfe, abgetrennte Arme, ein Zeichen für Warnung. Wenn VDR kommt, gibt es kein Erbarmen. Alle ziehen sich aus, natürlich nur Frauen, nur die Jungen, nur die Jungen. Entflohene Massenmörder und Psychopathen laufen frei herum wie in den Staaten. Hier herrscht der Ausnahmezustand. Mütter werden mit ihren Kindern verbrannt. Wie die Situation entstand, ist im Nachhinein niemand mehr bekannt. Keiner braucht es mehr zu wissen. Leichen liegen auf der Straße, die Brustkörper aufgerissen. Herzen und Innereien entnommen. Die Wahnsinnigen wurden zu Kannibalen, denn sie haben lang nichts mehr zu fressen bekommen. Jetzt gibt's die Invasion 2 als Nahrung. Also bist du stirb, du Hure. Du Hure. Du Hure. Invasion. Zweite Part. Invasion. Wir bleiben hart. Invasion. Brennt alles in jedem. Invasion. Wir ficken eure Leben. Invasion. Zweite Part. Invasion. Wir bleiben hart. Invasion. Brennt alles in jedem. Invasion. Wir ficken eure Leben. Bleiben hart. Invasion. Brennt alles in jedem. Invasion. Ficken eure Leben.